Fit in Deutsch 2. Modelltest 1. Hören Teil 2. Du hörst ein Gespräch zwischen zwei Jugendlichen. Zu dem Gespräch gibt es Aufgaben. Kreuze an, richtig oder falsch. Das Gespräch hörst du zweimal. Beispiel. Hallo, hier ist Simon. Hi Simon, Isabel hier. Alles okay bei dir? Du warst heute nicht in der Schule. Es geht so. Ich bin krank. Was hast du denn? Kopfschmerzen und ich denke auch Fieber. Oh, dann gute Besserung.